Läuft. Ich zeige Ihnen Blumen. Ah, geht gut los. Ne? Ist geil. Ingeborg. Und Ingeborg. Und Ingeborg, die eigentlich Sieglinde heißt. Ja, ja, klar. Ja. Wie alle. Ja. Eben. Ah, herrlich. Herrlich. Das ist wie das finde ich übrigens sehr faszinierend, dass alle Kölner, ja, die so einen gezwirbelten Bart tragen, so mit einer ganz markanten Stimme sprechen. Herrlich. Guck mal, ein Lied, das Zahlstöpfchen, ne? Finde ich großartig. Das lecker Mädchen. Genau. Wunderbar. Alle. Komm, wir trecken durch die Stadt und hole uns die lecker Mädchen. Ja. Ja, so. Wunderbar. Ja, reicht schon, oder? Ja, okay. Tschüss, bis dann, mach's gut. Bis nächste Woche. Genau. Du Pfau! Wie? Ach nee, warte mal. Was? Doch. V? Du bist. Ja, du bist der V. Der V. Von uns beiden bist du der V. Okay. Raff ich jetzt nicht, aber macht nichts. Red weiter Ich hab das auf Haare bezogen und Eitelkeit und so. Ach so. Ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Ja. Ja. Ja, die Haare, die ich habe, müssen gepflegt werden. Und zwar hübsch und toll. Und das können nur ganz ausgewählte Personen, nämlich zwei. Einer davon ist tot. Also konnten es zwei. Ja, so gesehen, richtig. Also kann es jetzt nur noch eine Person. Richtig. Das ist Sieglinde, ja? Ja, klar. Ja, ne? Aber nicht deine Sieglinde. Nein, ich meine Sieglinde. Die Sieglinde von jemand anders. Die Friseur-Sieglinde. Ah, die ja. Die hat es voll drauf. Ja. Aber was ich jetzt immer noch nicht dabei verstanden habe. Ja. Ich meine, so wenn man jetzt eine ausgefallene Frisur trägt, ja? Ja. Dann ist das für mich nachvollziehbar. Aber wie trägst du denn deine Haare? Also offen und in Stufen geschnitten als Bob oder als Fokuhila. Als Mackie? Fokuhila. Ah ja. Ja. Hast du auch so ein lecker Schnorres? Ja, den habe ich auch. Ja. So gezwirbelt. Richtig. Und habe ich dachte jetzt eher an so eine Wasserwelle Hand gelegt. Und das muss halt die Sieglinde immer machen. Wasserwelle handgelegt. Ich habe noch nicht mal einen Plan, was das ist. Ah, wie geil. Ja, ne? Eine Wasserwelle handgelegt. Ja, musst du mal mit deiner Sieglinde reden. Die kennt das bestimmt. Also ich glaube nicht, dass die Wasserwelle handgelegt trägt. Nein, trägt sie nicht, aber sie kennt das. Das kennen alle Sieglindes. Echt? Ja. Das ist im Genmaterial, im Genpool vorhanden. Das muss ich mal untersuchen. Ja, prüf mal. Weil, ne? Ist so. Ja. Wollen wir erst mal sagen, wer bist du eigentlich? Horst. Ich du bin bist Horst. Horst. Hallo Horst. Wer bist du? Ich bin Horst. Ah, hallo Horst. Hallo. Ich glaube, ich habe dich schon mal getroffen. Ja, meinst du? Ja, war auch hier. Ich dachte im Schützenverein. Nein, das wäre zu einfach gewesen. Ah, der war schlecht, ich weiß, ist okay. Ja, ich wollte dir was erzählen. Du wolltest mir was erzählen, ich wollte über letzte Woche reden. Ja, letzte Woche war schlimm. Letzte Woche war schlimm? Fand ich nicht. Fand ich voll großartig. Nein, war geil. Weil der Podcast ja voll durchgestartet ist. Ach so, hier so chartmäßig und so. Ich dachte jetzt so allgemein vom Wohlbefinden und so. Nee, das war scheiße, aber. Ja, aber das muss ja. Podcast-Start war geil. Ja, gut, der konnte sich sehen lassen. Ne? Fand ich auch. Ja. Von 0 auf. Was war's denn? 18. Nee, 17. Ja, ist so gut. Ne? Ist geil. Ja. Wen haben wir überholt? Die Annik Rubens. Oh, die Großpodcasterin. Urgestein. Gebasht. In Grund und Boden. gepodcastet. Und ja, den Spreeblick. Ja, der Spreeblick hier. Ja. Das ist schon mal was. Das ist was. Wobei er sein Licht ja so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Der Häusler. Der Liebe. Der Horst Häusler. Der Horst Häusler, genau. Ah, der. Ja, tut er das? Ja, also hat er ja getwittert. Ja. Aber er hat trotzdem gratuliert. Das fand ich sehr, sehr anständig. Ja, Annik Ruben Sieglinde hat nicht. Bei der kann man übrigens alles sagen, weil, ist ja nicht echt der Name, gell? Sieglinde? Ja, die heißt ja eigentlich auch Sieglinde, aber Annik Rubens ist ja kein echter Name. Ja, dann? Druff. Kann man alles sagen. Druff, genau. Ich wollte dir eigentlich was erzählen, aber die Seite lädt nicht. Ich werde dir das heute nicht erzählen. Habe ich jetzt gerade beschlossen, glaube ich. Du wolltest mir was erzählen? Nein. Seite laden. Auf geht's. Schneller. Oh, die geht. Cool. Die geht. Na, wow. Was haben wir hier? Aber ich will dir jetzt nichts mehr erzählen. Ich habe die Schnauze voll. Ja, kenne ich. Deswegen, wir haben eine tolle Seite gefunden. Haben wir? Ja, haben wir. live.lmgtfy.com. Ja, die war lustig. Die war lustig. Und das Erste, was mir in den Blick fällt jetzt gerade, ist Nährwertdönerfleisch. Ja, das ist auch bei mir. Und Power Airplane Moodles. Power Airplane Noodles. Ne, Moodles. Moodles? Ja, das und ist bei mir schon rum. Und SQL Injector. Revolverheld, ja, Frontmann. Ist Johnny gay? Nö. Aber ich weiß, dass irgendein Horst gay ist. Irgendein Horst ist gay? Ja, ist doch immer irgendein Horst gay. Ja, irgendeiner ist immer gay. Was ist Wichteln? Was ist was? Wichteln. Wichteln? Mhm. Kennst du das nicht? Ich schon, aber irgendjemand hat das bei Let Me Google That For You gesearched. Also Wichteln ist, wenn du zu Weihnachten... Ich will das gar nicht wissen. Okay. Elektronica Zigaretta. Download Open Office. Nochmal Nährwertdönerfleisch. Also was ist das denn? Die Seite live.lmgtfy.com, die zeigt an, was bei Let Me Google That For You, also unter lmgtfy.com, gerade gesucht wird. Das ist sehr lustig teilweise. Und zur Erklärung, also lmgtfy.com ist eine ganz großartige Seite, weil im Prinzip ist es so ein Aufsatz für Google. Also man tippt da was ein, nämlich den Suchbegriff des Vertrauens und kriegt dann eine Seite rausgeworfen, die man dann in irgendein beliebiges Forum posten kann. Oder auch Chat. Wo dann eben die Anleitung, wie man etwas googelt, kommt. Was großartig ist. Vor allen Dingen bei Leuten, die einen irgendwelche belanglosen Sachen fragen, die sie eigentlich hätten selber googeln können. Ja. Also googeln ist ja unglaublich schwierig für die Leute, habe ich festgestellt. Ja, solange die Leute noch komplette Domainnamen in das Google-Fenster statt in die Adresszeile eintippen, wird sich das auch so schnell nicht ändern. Ja. Kümmer dich um deine virtuelle Schildkröte. Sowas wird gerade auf Google gesucht. Ich find's super. Trocken entkorken. Trocken entkorken. Das wird alles gerade live auf Let Me Google That For You. Es ist großartig. Is raw pork bad for you? Nee, ja doch, vielleicht. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall diese Live-Seite von Let Me Google That For You kann man nur empfehlen. Die ist wirklich sehr unterhaltsam teilweise. Die ist übrigens zu gewissen Zeiten hat die bessere Pokémon Soul Silver Cheats für Meisterbälle. Hat die viel bessere Suchergebnisse als, Suchanfragen als zu anderen Zeiten. Das wollte ich eigentlich sagen. Und man kann dann die Suchergebnisse auch direkt draufklicken und fragen und gucken, was das wirklich damit auf sich hat. Macht aber sehr viel Spaß irgendwie. Ja, immer mal so nebenher laufen lassen und dann einfach mal ein bisschen Bandbreite vernichten. Ja, gut, so viel ist das ja nicht. Ja, nö, aber... Das ist auch wie das ist so ein bisschen Free YouTube to MP3 Converter. Ja, das sind so Standardsachen. Wo was halt ist denn, was ist denn bitte Kaufentscheidung für 525 DE39? Da klicke ich jetzt drauf. Das ist ein BMW. Das ist ein BMW. 525D. E39. Aha. Hab wieder was gelernt. Also es ist auch, das ist Wissensbildung. Oh ja. Ja. How to use cracked iPhone Apps. Da werden die Leute auch nicht müde, das zu, so einen Scheiß zu fragen. Ey. Sie sucht irgendeine noch nach Paris Hilton. Aber direkt zwei Begriffe drunter ist Magersucht. Supergeil. Das passt ja. Das ist, ja. Da kommt schon wieder Trockenentkorken. Was ist denn Trockenentkorken? Klick mal drauf. Ja, ich versuch's ja, aber die suchen alle zu schnell. Die suchen. Was zum Teufel heißt? Kommt jetzt noch was oder nicht? Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu explicit ist hier. Gibt's nicht. Komm, hau rein. Also ich bin daraufhin auf in ein Forum weitergeleitet worden. Bei Trockenentkorken. Bei Trockenentkorken. Also das war die erste Antwort auf diese Google-Anfrage. Und da schreibt einer, ich war bislang der Meinung, dass es der Analakt wäre, nur halt trocken. Doch letztens kam diese Floskel auch im Zusammenhang mit einem Typen auf. Ich glaube, irgendein Schlägerei, Fred. Nun bin ich mir doch etwas unschlüssig und bitte um zähnegerechte Aufklärung. Jetzt wäre nur die Frage, in was für einem Forum du da gelandet bist. Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Das ist das Bodybuilding-Szene-Forum. Die Nummer 1 im Internet. Ja. Großartig. Warum fragst du hier und nicht in Off-Topic? Was ist denn das für ein Forum hier? Fun-Forum. Ja, wer weiß. Na dann. Bitte auch um Aufklärung dieses Synonyms. Ja, gut. Trockenkorken. Ja, aber entkorken ist ja irgendwas irgendwo rausholen. Jo. Aber wollen wir uns wirklich über trocken entkorken, also trockenes Entkorken unterhalten? Eigentlich wollte ich mich darüber nie unterhalten. Du hast gesagt, ich soll da draufklicken. Und jetzt bin ich schockiert. Jetzt bist du schockiert. Ah, jetzt kommen. Ja, doch, ich bin jetzt in der Horst-Schockstarre. In der Horst-Schockstarre? Ja. Ja, ach komm. Das ist auch nichts mehr los. Nee, muss auch nicht. Mit hier solchen, nein. Was hast denn du hier für blöde Tipps? Live at lmgtfy.com. Da finde ich ja furchtbar scheiße. Ja. Du wolltest doch was erzählen hier. Was wollte ich denn erzählen? Ja, du hast doch hier... Ich mach das jetzt mal aus, ich bin voll... Nee, mach mal hier dieses Live-Ding aus, ja. Ja, sag ich ja. Du willst neue Kopfhörer haben, hast du gesagt. Ich will unbedingt neue Kopfhörer haben. Ja, warum denn? Also ich habe momentan Sennheiser-Kopfhörer, die ganz toll sind eigentlich auch. Hey! Aber ich habe mir gedacht, neue Kopfhörer, warum nicht? Ne? Ich kriege jetzt vielleicht irgendwann ein neues Mikrofon, dann hätte ich gerne neue Kopfhörer. Will ich auch. Ne? So. Okay, also habe ich dann so ein bisschen durch die Gegend gesucht und bin dann beim Musikschmidt, Europas Premium-Markenshop, bin ich dann auf großartige Kopfhörer gestoßen. Ich wette meinen Popus darauf, dass das Premium ist, was du da gefunden hast. Das ist so Premium, ja. Habe ich auch gleich Sieglinde gesagt, sage ich, Sieglinde, ich hätte gerne neue Kopfhörer, kaufst du mir die? Und Sieglinde sagt, wie viel kosten sie? Und ich sage, nein, erst versprichst du mir, dass du sie mir kaufst. Und sie sagte, nein, ich will erst wissen, wie viel sie kosten. Das ging dann ungefähr 10 Minuten lang so, immer hin und her, bis ich dann gesagt habe, jetzt versprichst mir einfach, dann zeige ich dir die Kopfhörer. Und sie so, ja gut, irgendwann kaufe ich dir die Kopfhörer, hat sie so gesagt. Und dann habe ich sie ihr gezeigt, das sind die Ultrasone Edition 8. Ja? Die gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal in RU, Ja? Wofür steht das? RU steht für, jetzt muss ich gerade gucken, warte. Ich raff's nicht, warte mal. Ruthenium? Rudanium, glaube ich. Rudanium? Ruthenium? Rudanium? Irgendwie sowas. Ruthenium, genau, Ruthenium. Hahaha. Hahaha. Und die gibt es aber nochmal nicht mit Ruthenium, sondern mit Palladium. Ist das also, eklatant, dieser Unterschied? Und was ist das genau? Der ist hochgradig eklatant, dieser Unterschied. Nämlich, die Kopfhörer-Außenseite ist mit entweder Ruthenium oder mit Palladium beschichtet. Also gehe ich davon aus, das ist ein Metall oder sowas? Genau, das ist eine Metalllegierung. Oh. Und das ist halt total hübsch. Ja. Also es hat keinen nennenswerten Vorteil, es ist einfach hübsch. Und in welcher Art unterscheidet sich dann Ruthenium vom Palladium? Dazu solltest du die Periodentabelle deines Vertrauens konsultieren. Also ist ich dachte, das macht jetzt einen farblichen Unterschied. Den ja, du das macht irgendwie, glaube ich, Palladium ist, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Goldrichtung. Ruthenium so ein bisschen, obwohl. Nee, auch nicht. Champagnerfarben, würde ich sagen. Also, ich ja, habe es genau. mir gerade mal aufgerufen und geguckt und genau. Palladium ist so eher schwärzlich. Ruthenium. Genau. Ja. Also Palladium ist so mehr ins Champagner, also ist so ein bisschen gelblich und Ruthenium ist ein bisschen schwärzer sozusagen. Wobei mir aber das Palladium besser gefällt, muss ich ehrlich zugeben. Ja? Deswegen, wie ich die haben, ansonsten unterscheiden die sich überhaupt nicht. Also von den ganzen. Auch preislich nicht? Preislich schon. Dazu kommen wir aber gleich. Okay. Was mein ästhetisches Empfinden unglaublich berührt hat, weswegen ich diese Kopfhörer dann haben wollte, war, dass die Ohrpolster ja, aus äthiopischem Langhaarschafleder hergestellt werden. Ja, allein deswegen will ich diese Kopfhörer haben. Ja, nicht, weil die so geil sind, sondern ja. Oh, was hast du da für tolle Kopfhörer? Woraus sind die denn gemacht? Aus äthiopischem Langhaarschafsleder. Das ist geil, oder? Ich finde das großartig. Das ist so dekadent. Besser geht es ja gar nicht. Ja, Dekadenz zeigt sich im Detail, sage ich immer wieder. Und deswegen, ja. Ja, ist großartig. Also diese Kopfhörer, um jetzt mal so eine kleine preisliche Vorstellung zu bekommen. Die haben auch kein Mikrofon oder sonst irgendwas, gell? Die haben nein, keine Fernbedienung, nichts, gell? Das sind rein Kopfhörer zum audiophilen Genuss. Ja? Und die kosten in der Ruthenium-Variante 1.199 €. Unverbindliche Preisempfehlung, 1.199 €. Sie sparen 0 Euro, das entspricht 0%. Die Palladium allerdings hingegen kosten 1.299 €. Ohne Scheiß jetzt mal. Ganz so unter uns jetzt. Wir sind ja alleine. Wir sind hier alleine unter uns, ja? Ja. Ja. Was für ein kaputter Freak kauft sich so teure Kopfhörer? Und was für ein Gehör muss der haben? Ist also, das eine Fledermaus? Ein Horst ist das, in der Regel. Ja. Ja, aber mit den Ohren einer Fledermaus. Mit nein, noch nicht mal. Also, das Ich kann nicht mehr. Tut mir leid, echt. Ich finde das ja, total spinnerisch. Nur weil du neben einem Presslufthammer aufgewachsen bist. Und nichts mehr hörst. Das war mein einziges Spielzeug. Mach das nicht schlecht. Mann! Und ich hatte keine so eine Mickey Mäuse. Das gab's damals noch nicht. Ja. Pech gehabt. Hättest du dir mal die Ultrasound Edition 8 RU gekauft? Ja, und da dran angeschlossen. Genau. Nein, also ich finde, du hörst schon Unterschiede zwischen einzelnen Kopfhörern. Und zwar teilweise dann halt auch gewaltige Unterschiede zwischen einzelnen Kopfhörern. Pass mal auf. Nee. Doch. Also ich bin ja jetzt sehr angetan von deinen Langhaarschafen aus Äthiopien. Genau. Aber so Sachen kann man vielleicht auch, wenn man nicht unbedingt auf äthiopische Langhaarschafe besteht, vielleicht auch ein bisschen günstiger haben. Und das Ding ist, ich habe mir auch mal Kopfhörer angeguckt. schon im Vorfeld, weil ich wollte die doch gerne mal probieren und habe mir damals schon gedacht, oh, das ist ein Preis. Nee, das kaufst du nicht. Ich fange mal bei mir mit dem Preis an. Wir sind da bei 299,95 als unverbindliche Preisempfehlung. Ja? Ist ja Schnäppchen. Ist ein Schnäppchen, gell? Ja. Und auch hier gibt es Leder für die Ohrpolster. Es sind allerdings das weichste neuseeländische Schafsleder. Okay. Was sich auch ein wenig dekadent für mich anhört. Und es hat sogar eine Fernbedienung am Kabel. Und es sieht unheimlich schick aus, das Kopfhörerchen. Und trotzdem habe ich mir immer noch gedacht, dass 300 Euro rund mir einfach zu dekadent sind. Und wahrscheinlich auch für mich nicht den Monsterklang ausmachen. Ja, dann schieb jetzt doch endlich mal den Link rüber. Ich weiß nicht, von welchem du redest. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Seit einer Woche hältst du mich hier an der kurzen Leine und ich... Kennst du die Firma, die diese Zeppelin-Kopfhörer macht? Boxen? Ach, die P5 meinst du? Ach, die P5. Genau. Die sind nämlich auch im Gegensatz zu den Ultrason Edition 8 in meinem Dafürhalten wunderschön. Ich finde die nicht so schön. Also sie gefallen mir optisch eigentlich gar nicht. Aber die sehen wie aus wie Außenblinker an einem 50er-Jahre-Auto. Ja, also ich kenne die, ich habe die auch schon gehört. Anhören tun die sich absolut großartig. Also das muss man einfach sagen. Bowers Wilkins macht einfach traumhafte Kopfhörer. Und die sind akustisch, also von der Klangqualität her, sind die einfach großartig. Großartig? Artisch. Artisch. Artig, ja. allerdings sind die für den Zweck, den ich sie hätte, nicht geeignet. Weil das On-Ear-Kopfhörer sind und also das, die sind nicht geschlossen, das ist kein geschlossenes System, das ist ein offenes System und das ist schon kacke, fertig. Die sehen aber sehr geschlossen aus. Sind sie nicht. Ich habe sie ja aufgehabt. Also du meinst, weil du was gehört hast drumherum? Nein, weil die nur auf dem Ohr aufliegen. Also du hast keine Muschel, die das Ohr komplett umschließen, sondern die liegen nur auf. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil man halt, wenn man unterwegs ist und die, das, was ich an diesen P5 so gut finde, ist, sie haben halt eine Fernbedienung und das Mikrofon, sodass man sie auch mit dem iPhone benutzen kann. Ja, du kannst sie als Headset benutzen. Ja, das finde ich halt sehr praktisch und da wären mir die 300 Euro auf jeden Fall noch um Viertelpreis der Ultrason Edition 8 mit Ruthenium eher investiert als ja eben für die Ultrason. Das ist nee, das verstehe. Ja gut, ich will damit aber nicht rausgehen. Das ist ja nicht für unterwegs, das ist ja für daheim. Ja, das stimmt schon. Das ist aber also, so gute Ohren habe ich glaube ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch neben dem Presslauf da mal aufgewachsen. Ja, eben, deswegen. Da kannst du auch, da kannst du dich auch mit so einem minderwertigen P5 abgeben. Also den ich mir auch nicht kaufen werde, weil er mir zu teuer ist. Ja. Ne, also die sind, aber die hören sich wirklich großartig an, also das muss man wirklich sagen. Akustisch rein. Red doch ruhig weiter. Nein. Ich wollte dieses akustische Schmankerl, ja. Den Hörer nicht vorenthalten. Da gibt's jetzt noch einen oben drauf. Warte mal. Komm, wir senden mal Stille. Ah, traumhaft. Wunderbar. So. Ja, wir das war's. Ich hab jetzt gerade mir ein bisschen Red Bull reingepfiffen, weil ich werde langsam müde. Jetzt? Uhrzeit. Ja, nachts um 3. Ja, später doch. Unglaublich. Ja. Ah, ich mache es mir mal bequem. Ah, so. Ich werde, glaube ich, demnächst mal zum Rathaus gehen müssen. Zum Rathaus? Ja. Was willst du denn da? Ich möchte gerne konvertieren und muss dann meine neue Religion eintragen lassen in meinem Personalausweis, glaube ich. Du willst konvertieren? Ja. Würde ich gerne. Ehrlich? Ja. Was bist du denn? Horstianer wahrscheinlich. Nee, Pastafari. Ach, das willst du werden? Ja, ich will Pastafari werden, unbedingt. Pastafari? Ja. Also nicht denn? Rastafari. Ich wollte jetzt keine hier so Tüten drehen und mich gen Himmel rauchen. Ich wollte gerne Pastafari werden. Ich werde Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters. Das fliegende Spaghetti-Monster? Ja, das ist eine Gottheit. Eine Gottheit? Ja. Okay. Möchtest du dich näher erläutern, oder? Ich finde es einfach nur großartig. Ich finde es wirklich super, das Flying Spaghetti Monster anzubeten. Finde ich toll. Findest du geil? Ja, finde ich super. Ich habe auch das Spaghetti Unser schon gefunden im Netz. Das Spaghetti Unser? Ja, ja. Dann kannst du es auch schon auswendig? Nee, kann ich noch nicht. Ich bin ja noch nicht konvertiert. Ich spiele quasi ganz hart mit dem Gedanken. Hart mit dem Gedanken? Ja, also okay. Ich glaube, heutzutage ist es wichtig, auch zum Glauben zu finden. So, dass man wirklich etwas hat, woran man glauben kann. Und da ist in meinem Fall, glaube ich, das fliegende Spaghetti-Monster genau das Richtige. Was macht ihr jetzt so aus? Ich meine, ne? Also, die Lebensmaxime dieser Weltanschauung ist WWAPD. What would a pirate do? Und diese Frage stelle ich mir eigentlich täglich mehrmals. Was ein Pirat tun würde? Ja, ja. Das ist einfach rumsaufen. Und zwar nicht nur rumsaufen, sondern auch rumsaufen. Mhm. Also mit rumsaufen. Sozusagen. Ja, und eine Buddel voll rum. Ho, ho, ho. Ja, finde ich gut. Das war der Weihnachtsmann. Ja. Okay. Aber ich würde wirklich, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also, und diese Religion ist halt noch recht frisch. Die steckt quasi noch in den Kinderfüßen. Man weiß nicht, wohin das in 2000 Jahren führen wird. Das kann man sich schön beim Bischof Mixer angucken. Aber ich glaube nicht, dass es hier ein Keuschheitsgelübde gibt. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Also, Pirate wäre niemals keusch. Das ist er würde plündern und brandschatzen. Und was alle Frauen würden ihn lieben. Besser ist, aber okay. Nein? Nein, doch. Ach komm. Nein, Pastafari finde ich gut. Gefällt mir. Ja, finde ich auch. Pastafari. Pastafari finde ich super. Ich habe auch noch nie davon gehört. Ich bin da jetzt erst kürzlich drüber gestolpert, ja. Also ich habe davon schon mal gelesen gehabt. Ich habe mir aber was anderes ausgesucht. Aber du willst auch konvertieren? Ich bin sozusagen schon konvertiert. Ich habe nur noch nicht im Pass stehen. Ja? Ja. Also wird auch für dich noch das Rathaus zum Aufsuchort nächste Woche oder sowas? Also die Radscheune bei uns eher. Okay, ja. Ja, weil mitten auf dem Dorf, da ist nichts mit Haus, das ist eine Scheune. Und welche Religion? Also das wäre der Discordianismus. Geht's um die Disco? Genau. Nein, es geht um die römische Göttin Discordia, beziehungsweise deren griechisches Pendant Eris. Ja? Und da geht es um Discordia. Das heißt auf Latein Zwietracht. Ah, ja. Und was sehr cool ist, weil die definitionsgemäß entspricht der angewandte Discordianismus, ja, sowohl Witz als auch Religion. Was sehr schön ist, weil das so in die Richtung Operation Mindfuck geht. Und für Mindfuck bin ich sehr zu haben. Und das ist auch das Ziel dieser Religion. Genau. Also richtig, richtig mal die Leute zum Nachdenken zu bringen. Ja, darum geht es ja bei Mindfuck. Das sieht man ja dann auch in diversen Filmen, die dann dieses Prinzip dann zugrunde liegen haben, dass es darum geht, dass die Leute einfach mal nachdenken sollen. Ja, und einfach mal den Horizont zu erweitern und nicht immer nur die Dogmen, die davor liegen, strikt zu befolgen. Ich bin beeindruckt. Ich bin großartig. Wirklich beeindruckt. Gerade von dir als Horst hätte ich mit so viel Tiefe und so viel geistiger Umnachtung, mit so viel geistiger Spiritualität gar nicht gerechnet. Ja, also. Also darauf erstmal einen Schluck hier. Genau, also mit Spiritus bin ich eh gut dabei. Und. Als Getränk oder zum. Sowohl als auch. Ah, Brandschatzen, haben wir es doch wieder. Ja, ne? Und außerdem hast du zwei Göttinnen. Und ja. Ne? Ja, es kommt drauf an, welche Sprache du sprichst, Lateinisch oder Griechisch. Ich bin der Grieche unter uns, sozusagen. Okay, womit wir dann auch wieder bei dem Trocken entkorken wären. den Bogen quasi zu spannen. Genau. Also, Eris? Das klingt auch schon wie Erektion. Ne? Ist geil. Ja, gibt's denn jetzt schon irgendwo Kirchen? Nö, noch nicht. Aber da ich ja geweihter Priester bin, was sehr großartig ist. Das ist Diskordianismus. Nein, ich habe mich im Internet zum Priester weihen lassen. Ja, aber das welche Religion? Ich dachte, irgend so, ach, keine Ahnung, das ist irgend so eine komische Religion, die sagt, na, mach doch, was du willst. Ja. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann, wenn ich eh schon bin und es mir aussuchen kann, bin ich geweihter Priester. Ja, prima. Ja. Das ist von schon mal nicht schlecht. Von der Universal Life Church Monastery. Ja, nicht schlecht. Ja, ne? Sowas von. Und bist du jetzt da, was bist du da jetzt, Priester oder Reverend Pfarrer oder? Reverend Horst. Reverend Horst. Du könntest auch so jetzt eine Band aufmachen, so eine Hip-Hop-Band. Sozusagen. Da gab es doch hier Reverend Run. Du bist Reverend Horst. Genau, das ist dann Horst DMC. Ja, das kommt gut. Kommt geil, oder? Ja, kommt super. Finde ich auch. Können wir uns zusammentun? Können wir? Ja, können wir eigentlich. Wenn du Reverend Horst bist und ich Horst DMC, könnten wir uns zusammentun. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich kann dich nicht leiden. So. Ja, das macht nichts. Das war bei Thomas anders. Horst anders und Horst Bohlen auch nicht. Also von daher, die haben eine Menge Kohle gemacht. Ja, das stimmt. Das ist ja sowieso das Einzige, was zählt. Eben. And what would a pirate do? Kohle machen. Kohle machen, auf jeden Fall. Na, siehste? Direkt die Charts entern mit dem Enterhaken. Aber das machen wir ja schon, zumindest in iTunes. Ja, immerhin. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was hast du denn aufgeschrieben? Sag mal, was du aufgeschrieben hast und dann sag ich dir, was es bedeutet. BMW, Google. Ah, BMW und Google. Das bezog sich auf diesen wundervollen Blog-Eintrag, bei dem geschrieben wurde, dass ein Fotoreporter im erdbebengeplagten Haiti war und der Fotos von diesem Erdbeben eben gemacht hat und diese auf Twitter hochgeladen hat. Beziehungsweise nicht auf Twitter selber, weil Twitter ja keine Bilder hostet, sondern auf TwitPic. So, jetzt wurden diesem von einem anderen Typen die Bilder geklaut, welche dann aber von der AFP, der Agence France-Presse, dann genommen wurden und veröffentlicht wurden. Dummerweise halt ohne, ohne Lizenz. So, jetzt hat dieser Originalfotograf, der also die Bilder gemacht hat, ist hingegangen und hat gesagt, ey Freunde, ihr habt da so ein paar Bilder von mir und ihr habt keine Lizenz dafür, was soll der Mist? Zur AFP ist er gegangen damit. Zur AFP ist er damit gegangen, weil von dem anderen, der die Bilder eigentlich geklaut hat, nämlich 13 Stück waren es, von dem gibt es so einen Twitter-Account und das war's. Ah ja, okay. Ja, so. Also ist er zur AFP gegangen und hat gesagt, hier Freunde, geht nicht. Ihr habt keine Lizenz, ist alles doof. Aber das, grundsätzlich verstehe ich das nicht. Wenn der das der AFP verkauft hat, muss er ein Konto haben. Nein, der hat es ja nicht verkauft. Die AFP hat das aus diesem TwitPic-Account von dem, der es geklaut hat, einfach genommen. Ah, okay. Ja, und hat die bedienen sich auch einfach. Okay. Ja, genau, warum auch nicht? Mhm. So, und dann hat er halt gesagt, Leute, das geht so nicht, woraufhin sie ihn verklagt haben. Was? Wegen Verleumdung, ja. Er hat also eine Anwaltsfirma beauftragt, da der AFP mal so einen Brief zu schreiben, dass es halt so nicht geht. Und die AFP hat mit einer Klage dann geantwortet, weil angeblich diese Anschuldigungen falsch und eher verletzend und so ein Kram seien. Na wunderbar. Ne? Hat er sich dann auch gedacht. Ja, das denke ich mir jetzt noch. Und hat dann gegengeklagt wieder, also hat dann dagegen nochmal geklagt und will jetzt 150.000 plus nochmal die normalen Bezüge, die er eigentlich für die Bilder bekommen hätte, möchte jetzt pro Bild haben. 13 Stück sind's, können wir uns ausrechnen, wie viel Kohle er haben will. So, das Ganze geht dann, das Ganze geht vor Gericht und sie argumentieren halt, Twitter erlaubt ja, dass man die Bilder einfach nimmt und wenn er sie hochlädt, dann ist er ja selber schuld. So würde argumentiert von der AFP, was dummerweise eben einmal die falschen Terms of Services waren, die da begutachtet wurden. Weil die Bilder auf TwitPic gehostet worden sind. Ganz genau, und die ganz eindeutig sagen, dass das Copyright bei dem Ersteller liegt. Das steht ganz ausdrücklich in den TwitPic Terms of Service drin. So. Also das war das eine. Und das andere, weil AFP kann sich eigentlich nicht damit herausreden, ja, das wussten wir nicht. Wir haben gedacht, wenn es im Internet steht, ist es richtig und da kann man das einfach so benutzen. Das können sie nicht machen, weil, was sehr geil ist, die AFP einmal gegen Google vorgegangen ist. Die hat Google verklagt, weil Google in einem Suchergebnis auf ein Bild von ihnen, von der AFP, verlinkt hatte. Ja, wie auch sonst. Ja, ne? Das ist die Aufgabe von Google eigentlich. Ja, und das sah aber die AFP als Copyright Infringement und hat gesagt, oh mein Gott. Jetzt hier mal Klage. Was für Horst! Aber sowas von Horst. Alter, um jetzt den Bogen zu bekommen zu BMW. Ja. BMW wurde mal aus dem Search-Index von Google geworfen. Warum? Ah, ja, das da jetzt verstehe ich. Genau, ja. Warum hat das Google gemacht? Naja, also es gibt ja diese SEO, also die Search Engine Optimization. Das heißt, man optimiert seine Seite, damit die Suchmaschine die Seite besser durchsuchen kann und man dadurch höhere Rankings bekommt dadurch. Mhm. So, jetzt gibt es zum Beispiel ja den cleveren Trick, weiße Schrift auf weißem Grund, ne, und dann schreibe ich dann 1000 Keywords dahin und das sieht keiner, aber die Maschine kann das dann eben doch lesen. Weil es im Quellcode schwarz im Quellcode. Auf weiß steht. Ja. Genau, so. Das ist aber gegen die, gegen den Verhaltenskodex, was auch immer, von Google. Also Google sagt, wenn da irgendwie so ein Scheiß passiert, dann fliegt ihr auch mal ganz schnell aus dem Index raus. So, jetzt hat BMW irgendwas gemacht, ich weiß es nicht mehr genau was, das müsste ich nochmal nachgucken. Aber BMW hat irgendwas gemacht, auf jeden Fall waren auf ihrer Homepage waren ein paar Verstöße gegen diese Vereinbarung mit Google und Google hat dann gesagt, ja, dann nicht. Und hat BMW einfach mal komplett aus dem Suchindex ausgesperrt. Ja. Aber das gilt ja heutzutage nicht mehr. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Also BMW kann man ja finden, kann man ja einfach mal googeln und dann findet man auch BMW wieder. Allerdings finde ich das dann schon recht krass. Also bedeutet das, dass man BMW noch nicht mal mehr gefunden hat, wenn man BMW eingegeben hat? Ja, genau. Also BMW, die Seite BMW wurde nicht mehr durchsucht. Das heißt, egal was du gesucht hast, du kamst nicht mehr auf BMW, weil es einfach in dem Index nicht mehr drin war. Wahnsinn. Und das ist natürlich schon krass in der heutigen Zeit, wenn Google dich nicht mehr kennt. Ja, aber darauf möchte doch so fast jede Zeitschrift mittlerweile hinaus, oder habe ich das falsch verstanden? Dass Google dich nicht mehr kennt. Ja, also zumindest beschweren sich immer alle, oh hier, nee, Google, die zeigen unsere literarischen Ergüsse an und unsere Headlines und das ist alles Diebstahl und so. Ja, ja, und ich verstehe nicht, warum Google da nicht mal so ein Exempel statuiert. So auch auf Google Maps einfach mal Deutschland rausnehmen, damit die Leute mal überlegen, ob sie vielleicht doch Google Street View haben wollen. Ah. Ja, fände ich lustig. Da gibt es auch ein geiles Bild dazu. irgendeine Gemeinde, da ist so ein Schild unter dem Ortseingangsschild ist so ein kleines weiteres Schild, das ist eine Robots-Text für Google Street View. Steht dann da. Ja, das habe ich gesehen. Sehr großartig. Warum? Was sollen sie machen? Also ich finde es einfach nur dumm. Ich finde auch dieses ganze Aufgeregte. Klar, Google Street View und hin und her und da kann man dann irgendwie die benutzten Dildos im Schaufenster, im Fenster stehen sehen. Ja, mein Gott, who cares? Ja? Also es ist doch echt für den Arsch. Ja? Ja, ganz abgesehen davon, wirklich, das ist so schön, das zu benutzen. Also wenn du mal durch Paris oder durch irgendwelche amerikanischen Städte durchflitzt mit Google Street View, ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Und das macht es auch sehr schön, Urlaube zu planen. Ja, vor allem alle, die dann so, also es gibt ja viele, die dann sagen, ja, und recht am eigenen Bild und bla, und das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja noch der größte Witz, dass diese recht am eigenen Bildgeschichte ja überhaupt nicht stimmt, weil es geht ja bei Google Street View nicht um die Einzelperson, sondern um die Aufnahme von der Straße. Und die Straße ist öffentlich. Und es gibt da so einen Grundsatz, sobald du Menschen aus irgendeinem Bild beispielsweise rauseditieren kannst und er nichts an der Aussage des Bildes ändern würde, ist es egal. Also dann kann der ruhig da drauf sein. Weil das große Ganze sozusagen nicht auf den Menschen fixiert ist, sondern auf die Straße, beziehungsweise auf die Umgebung. Also ich bin mit Sicherheit 3 oder 4 Mal auf Bildern von Google und ich habe immer kräftig gewunken. Ja, ist ja auch okay. Und ich freue mich schon darauf, nachzugucken, ob ich wirklich auf einem dieser Bilder drauf bin. Ob du gecastet wurdest? Ja, ich wollte schon immer mal ins Fernsehen. Und wenn es nur Google Street View ist. Wenn es nur im Internet. Nein, ich will nicht ins Fernsehen. Alle Anfragen bitte an den anderen Horst. Ich will nicht ins Fernsehen. Super, jetzt habe ich hier eine Backe. Naja, gut. Dann opfere ich mich halt. Ja, geh doch mal ins Fernsehen. Wird's ins Fernsehen gehen? Ja, genau, geh doch mal ins Fernsehen. Wird's ins Fernsehen gehen? Nee, die Kameras wären mir zu teuer. Ich meine nicht, dass du deinen eigenen Fernsehsender gründen sollst, sondern dass du, wenn du jetzt hier so, kommen Sie mal hier, Horst, wollen Sie nicht mal ein bisschen moderieren? Spätestens nachdem die dritte Kamera geplatzt ist, würden die sich auch, glaube ich, in die Richtung stellen. Na, ja, sehr schön. Ja. Das ist ja mal eine sehr abgefahrene Selbsteinschätzung. Ja, das ist. So was nennt man dann auch Realismus. Weißt du? Oh, armer Horst. Ja. Ei. Jetzt eine Runde Mitleid. Oh. Genau, eine Dose Mitleid. Du hast deine schon aufgemacht, verdammt. Jetzt mit Looping. Oh. Und jetzt rückwärts. Ho. Genau. Ho. Ho. Ho. Ho. Attention, ho. Ho. Ho. Jetzt sind wir doch wieder beim Weihnachtsmann. Ja. So, hier. Was dann? Ich hab mal eine Frage. An wen? Hier so mit Twitter-kleinen Scheißgedöns-Dings-Bums-Kack-Ding. Boah, Twitter. Ich bin ja jetzt über schöne Sachen für Twitter gestoßen. Schöne Sachen für Twitter? Ja. Echt? Bin ich drüber gestolpert. Bist du drüber gestolpert? Ja. Also so durchs Internet geschlendert bist? Ja, das Internet kam eigentlich eher auf mich zu. Das Internet kam auf dich zu? Ja. Wie geht das denn? Ich weiß auch nicht. Da passieren manchmal Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Genau. Ich habe mir einen Trojaner geladen. Hey. Das Internet kam danach auf mich zu. Und es hat gefunkelt. Genau. Nee, also ja. Ich persönlich finde Twitter ja ganz toll. Ich meine, ich habe ja nicht so viele Follower. Ja, macht nichts. Ich auch nicht. Ich habe weniger. Wir haben genau gleich viel. Echt? Ja, es gibt nur einen Podhorst. Ach, den meinst du? Ja, wen denn sonst? Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Also, 7 Follower ist richtig ordentlich. Ja. Ich wie viele hast du? 7. Ja, ja. So sind sie, die Horste. Ja, unglaublich. Ja, und 9 Tweets schon, 9 Tweets. Ja, aber holla die Weide, das Geile ist, dass ungefähr 90% davon sind post-edited. Das ist mir auf den Sack gegangen und ich habe es jetzt mal ausgeschaltet. Das ist vielleicht nicht unclever. Ne? Ja. Aber wenn man vielleicht mal 2-3 mehr Twitteranten noch hat, dann hätte ich eine iPhone-App, die kann sich richtig sehen lassen. Die ist echt praktisch. Nämlich? Die heißt Reportage. Reportage? Ja. Die ist sehr schnieke, braucht ewig, um zu laden. Ist von Wear Cloud. Gibt's gerade in der Version 1.6.1. Ja. Aber die hat einen ganz großen, entscheidenden Vorteil. Mit der kann man Menschen, denen man folgt, markieren. Das ist so wie, wie ist das? Hä? Markieren? Ja, man kann die markieren und dann kann man sehen, welche Tweets die gerade abgesetzt haben oder auch empfangen haben als Replies in der letzten Zeit. Und das kann man ganz speziell dann für seine besten Freunde machen oder für die interessantesten Twitterer oder auch für dich selbst, was auch immer. Aber ich finde dieses Tool sehr, sehr markant mit dem Markieren. Okay, mit Push? Ich hab's doch eben erst draufgeladen, Mensch. Oh. Bin doch eben erst drüber gestolpert, bis du mich belästigt hast hier. Du willst ja dauernd mit mir reden. Das ist doch, das macht doch alles keinen Spaß. Weißt du, du gehst irgendwo hin, dann kommt das Internet auf dich zugerannt, umarmt dich, will dich gerade kräftig drücken und dann hängst du auch noch irgendwie mit hinten dran und wackelst mit der Hand und sagst, hier, red mit mir. Weißt du, und dann kannst du gar nicht mal hier so Dinger probieren, die so tolle Sachen haben, aber da kann man Sachen halt markieren, also irgendwelche Twitteranten, und dann kann man genau sehen, was die so in der letzten Zeit gemacht haben, was manchmal sehr interessant sein kann. Aber es pusht nicht. Das hab ich nicht geguckt, verdammt dich, also ich wollte jetzt nicht Scheiße sagen. Mann. Ja, aber das ist was mir zum Beispiel für die iPhone-Clients, was mir fehlt. Das kann ja, ja, aber dafür hat man auch Boxcar. Echo, ne, was? Boxcar. Nee, also ich, wie, nee, doch, hat man. Nein. Also ich lade mir doch bitte keine App runter, damit ich andere Apps dafür, also dass ich die pushfähig machen kann. Was ist das denn? Ja, aber du brauchst ja nicht damit, andere Apps damit pushfähig machen, sondern du kannst ja damit alles Mögliche pushfähig machen. Ja, aber was will ich denn bitte pushfähig machen, außer meinem Twitter-Client noch? Alles andere, was ich so großartig brauche oder was mir irgendwas sagen will, das hat Push. Nur mein Twitter-Client nicht. Und den hat Echophon, kann das? Echophon kann es in der Free-Version, aber nur, wenn das dir ein anderer Echophon-User sagt und in der Pro-Version, die dann, glaube ich, 4 Euro oder so kostet, da macht das komplett Push. So, das wäre ja schon mal genau das, was ich gerne hätte. Nur ist das scheiße hässlich und nicht bedienbar für mich. Mich doof. Ja. Also ich benutze ja nur Tweety ausschließlich. Ich auch. Und das finde ich hübsch. Das ist hübsch, genau. Also fürs iPhone. Ja. Entschuldigung. Nur mal nicht. Wir haben einen Frosch im Hals. Schon wieder. Ja, ja. Das wird langsam zum alltäglichen Leben. Das wird schon zum Ochsenfrosch dann. Nein. Nein. Okay. Nein. Also ich finde hier nichts, was mit Push zu tun hat, mit diesem Ding. Das Ding ist aber auch nicht gedacht eigentlich als wirklicher Twitter-Client, glaube ich. Also man kann damit twittern, aber viel interessanter ist für mich so die Sachen zu gucken, was so bestimmte Leute machen. Und ansonsten möchte ich bitte alles weiter über Tweety machen. Ja, aber das ist ja auch wieder so eine Sinnlos-App dann. Also, finde ich. Weil nee, das ist schon ganz gut, manchen Leuten ganz konsequent folgen zu können. Oder bei mir ist es weniger Leute, sondern bei mir sind es mehr Blogs, die twittern. Oder Magazine, die twittern. Und wo ich halt gewisse Sachen einfach mitkriegen möchte, die die da verlaufen. Okay. Okay, jetzt habe ich sie gerade beim Testen zum Abstürzen gebracht. Nee. Liegt das daran, dass ich im Flugmodus bin? Möglich, keine Ahnung. Nö. Also ich bin ja immer noch der leisen, stillen Hoffnung, dass sobald Tweety jetzt Twitter vor iPhone wird, dass da Push kommt. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich für uns alle mit. Ist das hier eine Gadget-Show oder was? Nö. Wir reden die ganze Zeit nur über so Quatsch. Ja, macht doch nichts. Okay. Okay. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, red weiter. Nein, nö, jetzt will ich auch nicht mehr. So. Ja, endlich habe ich den mal abgeschaltet gekriegt. Ja, schalt. Verdammt, ich habe aber selber gerade nichts zu sagen. So, komm, sag was. Jetzt aufkommen. Schnell. Immer noch nichts. Ei. Sehr schön. Jetzt mach dein Handy aus. Mein Handy. Legst zu deinem Ochsenfrosch und kommt zum Thema. Ich habe doch überhaupt kein Thema mehr. Ja, okay. Und dann? Jetzt? Machen wir Schluss. Okay. Echt jetzt? Wollen wir nochmal Mindfucken? Ich habe das noch nicht genau begriffen, was ein Mindfuck ist. Du weißt nicht, was ein Mindfuck ist? Wenn du, kennst du... Butterfly-Effekt, den ersten. Mit dem, keine Ahnung, wie er heißt, von dem. Horst Kutschmann, glaube ich, oder? Genau. Ja. Ja. Kennst du den Film? Ja. Der ist ja so, du weißt nie, was ist wo und real und doch nicht und durcheinander und überhaupt und sowieso. Also ähnlich wie Donnie Darko. Genau. Ja. Das ist mein Fuck. Donnie Darko ist übrigens ein wunderbarer Film. Ja, oder der ist mein Fuck. Der ist super geil. Und mein Fuck. Ich finde den nicht so fuckig. Dabei fällt mir ein. Ich habe letztens Shoot 'em Up gesehen mit Clive Owen. Hast du den mal gesehen? Grade. Warte mal. Sieglinde. Ich muss mir die Nase putzen. Ach, ich habe gedacht, Sieglinde kommt. Rein. Ich habe mir eine Apple-Tastatur bestellt. Ich wollte jetzt aber über Shoot 'em Up reden. Ja, das ist schön, der Film. Weil du nicht über Gadgets reden wolltest. Ja? So, jetzt reden wir über Shoot 'em Up. Genau. Gesehen? Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Ist geil, oder? War irgendwie sehr blutig. Viel Schießerei fand ich, glaube ich, gut dann. Ja, also ich bin mir irgendwie so noch voll im Unklaren, ob ich den jetzt gut finden sollte oder nicht. Ja, ich fand, also so von der Action her war richtig geil. Ich fand auch so diese Action, die er dann immer mit seiner Karotte gemacht hat, fand ich auch immer voll cool. Der hatte eine Karotte? Der hatte immer eine Karotte. Ich glaube, ich werde den Film doch mal gucken müssen. Der hat immer Karotten gefressen. Und hat dann in der ersten Action-Szene hat er dann einem die Karotte durch den Hirnstamm getrieben. Was recht amüsant war, fand ich. Was muss der Typ für einen Weichschädel gehabt haben? Oder wodurch? Also, das geht doch nicht. Der hat eine Stahlkarotte, Mann. Na, Hirn ist weich, da kriegst du einfach durch. Ja, aber da muss ja erstmal die Schädeldecke irgendwie aufmachen. Der Hirnstamm? Der ist doch hinten, der ist doch an der Wirbelsäule. Ja, aber da sind ja auch Wirbel. Die sind ja knorpelig. Ja, ja. Und ich glaube, dass Knorpel fester sind als... ach so, okay, als Keil benutzen. Ja, ja, genau. Also ich finde hier viele Sachen... Durchdrücken. Ach so, durch den Mund von vorne. Ja, ja, genau. Der hat ihm so die Karotte in den Mund gesteckt und hat dann einfach zugehauen. Er hat es gemacht... Fletsch und dann war Karotte aus Hirnstamm. Ja, finde ich gut. Ne? Ich auch. Welchen Schauspieler guckst du denn gerne? So, ich muss jetzt gerade mal. So, liebe Freunde, ich kann jetzt live berichten, dass soeben mit UPS mein Mikrofon verschickt wurde. Hey. Und scheiß, eben gerade kam die Mail. Und zwar einen Tag früher als geplant. Ich bin begeistert. Dürfte es morgen kommen? Was ein Glück, muss ich morgen arbeiten. So. Ja, wunderbar. Schön, dass wir nicht morgen podcasten. Weißt du, dass ich es übrigens bis jetzt nicht geschafft habe, wieder zum Metzger zu gehen und nach meiner Wurst zu verlangen? Also ohne Wurst. Du bist so langweilig. Ja, ich bin ungewurstet momentan. Ungewurstet. Ich hatte beim letzten Mal wohl genug Wurst gekauft, um noch nicht wieder hin zu müssen. Unglaublich. Aber ich werde das noch nachholen, also nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Irgendwann hole ich mir hier meine Mortadella-Wurst ab. Wenn ich aber wieder nicht bezahlen, Gucci, das gilt Gucci, nicht. Gucci, ne? Gucci, Gucci, Gucci. Ja, nicht bezahlen. Bezahlen gilt nicht. Nee, das wäre ja auch blöd. Ja, ne? Ich finde die Sendung heute ziemlich lau. Ich auch. Macht nichts. Machen wir Feierabend. Nee. Okay. Warum? Weil ich habe doch eine Tastatur bekommen. Wollte ich noch erzählen. Ja. Und zwar gab es einen Tag, wo ganz oft durch dieses komische Dings namens Twitter gejagt ist, Tastaturen zum sensationellen Schnäppchenpreis. Ja. Dann waren die auf Amazon ausverkauft. Ich glaube, die waren ursprünglich vom Polarshop oder so, von Arctis oder so. Also es geht auf jeden Fall um diese Apple-Tastaturen, die mit den weißen Tasten, diese Metalldinger. Und da wollte ich gerne eine von haben und habe ich dann auch bestellt. Und die ist auch gekommen. Und dann habe ich festgestellt, okay, die schenkst du deiner Freundin. Warum? Weil die ein deutsches Tastaturlayout hat. Achtung, warte. Oh. Ja, und? Ja, wer braucht Umlaute? Ja, gut, dafür gibt es Tastenkombinationen, aber ich meine. Der weißt Deutsche. Ja. Als Archetyp, weißt du? Ja, aber der Coder braucht eckige Klammern und geschweifte Klammern und ähnliches. Getier mit Slashen und alles Mögliche, was man nicht so direkt auf einer deutschen Tastatur-Layout-Geschichte hinkriegt. Also das heißt, du bist eigentlich eine Siglinde, ja, volles Mädchen und bist jetzt am Weinen. Nee, ich bin froh, dass ich das Ding wieder los bin. Ach, okay. Ja, jeder andere wäre froh. Knurr. Und kommt Siglinde wenigstens damit zurecht? Freut die sich? Hat ja, sich gefreut? Ich glaube, sie freut sich sehr darüber. Ja, glaubst du? Ja, glaub schon. Okay. Ich glaube, sie hat seitdem noch nicht am Rechner gesessen. Ich habe sie einfach dahingelegt und ihre alte weggenommen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr das schon aufgefallen ist. Ist auch egal, komm hier. Tastatur ist Tastatur. Ja. Unglaublich, unglaublich. Jetzt ist mir doch irgendwas noch in den Kopf gekommen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Und es war keine Karotte. Und es war keine Karotte. Der Finger für die Nase? Hast du einen Lieblingsschauspieler? Das habe ich eben schon mal gefragt. Hast du? Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich einen Lieblingsschauspieler? Ich habe ein paar. Also es gibt einige Schauspieler, die ich voll toll finde. Aber ich meine jetzt so wirklich in diesem Action-Bereich, den wir eben abgedeckt haben. Dieser Action-Bereich, den wir eben gerade abgedeckt haben. Oh. Ja, also es muss halt schon ein richtiger Horst sein. Ein richtiger Horst. Ja. Einer so mit Gewalt und so. So ein Gewalthorst. Ja. Und er muss Schauspieler sein? Verdammt. Irgendein Schauspieler. Sag irgendeinen Schauspieler. Ja, den du gut findest. Ich will einfach wissen, was dein Geschmack ist. Ich mag den Horst Depp. Okay. Ja? Aber der ist Horsti, oder nicht? Horsti Depp, genau. Horsti Depp. Finde ich auch gut. Finde ich ganz gut. Dann finde ich noch gut. Der ist auch ein alter Klabautermann. Ja. Horst Washington. Oh ja. Ja. Finde ich auch gut. Hostel. Hostel Washington. Hostel. Hostel. Hostel. Und ich habe schon wieder Best Discount Pharmacy on Love. Canada Drugstore Best Discount. Das war letztes Mal schon mal um die Uhrzeit, ne? Kann es sein? Ich krieg immer diesen Scheiß-Spam. Ja, ich hab Analog-Spam bekommen. Das kann ich vielleicht noch erzählen. Ich habe Analog-Spam bekommen von Thomann. Ich habe einmal was bestellt, jetzt schicken die mir immer irgendwelche Kataloge. Ah, diese Faltheftchen? Ja, genau. Ja, die bekomme ich auch immer. Ja, großartig, ganz toll. Aufmachen, nicht rausholen, direkt in den Müll schmeißen. So wie es so aussieht, als hätte ich sie gelesen. Nee, ich gucke da wirklich rein. Echt? Ja. Aber warum sollte man das tun? Weil das habe ich auch online. Ja, und das aber ist dann online. Da wirst du so mit der Nase draufgestupst, weißt du? Das ist ja umweltschädigend. Ja, toter Baum ist immer kacke. Aber wenn die das e-mailen würden, würde ich es in den Spam-Ordner. Ich bräuchte einen Spam-Ordner für den Briefkasten. Ja, sag ich ja. Analog-Spam. Ja, ja, aber da brauchst du so einen Ordner für. Musst du den Spam-Filter besser trainieren. Ja? Das heißt, du stellst dich jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen neben deinen Briefkasten und haust dem Briefträger auf die Finger, immer wenn er irgend so einen Scheiß einwirft. Patsch! Man müsste eigentlich direkt hinter die Klappe vom Briefkasten so einen Dokumentenschredder bauen. Auch schön. Was immer da reingeht. Schreddern ist aber geil. Hast du einen Schredder? Hast du einen Schredder? Natürlich. Ja, klar. Geil. Ich auch. Muss man haben. Kann deine auch Kreditkarten und CDs? Alles. Finde ich super. Finde ich klasse. Da könnte ich sogar, glaube ich, meinen Computer reintun. Was mir mal passiert ist, ich habe eine neue Karte von der Krankenkasse bekommen. Ja. Und hast du gleich reingeworfen? Bin dann hingegangen, so. Ja, und dann habe ich den Brief nochmal gelesen und da stand dann drin, ja, schicken Sie es bitte zurück. Habe ich dann gemacht. Habe ich dann im schönen, fein säuberlichen Kuvert reingeschmissen. In Teilen. In vielen geschnetzelten kleinen Spixeln. Und habe ihnen das zugeschickt. Anbei, zurück, ihre Karte von mir, ja, die sie wieder haben wollten, ja, in lustigem Puzzle für ihre, Sekretärin zum selber kleben. Ich habe einfach nur dabei geschrieben, anbei die alte Karte mit herzlichem Dank zurück. Und dann habe ich meinen Namen da drauf geschrieben, so auf den Zettel. Kam was zurück? Ihr lieber Horst. Ja. Die haben mich angerufen und haben gesagt, ja, wenn sie so ein Gerät haben, dann brauchen sie die auch nicht zurückzuschicken. Das hätte man ja auch mal draufschreiben können eigentlich. Ja. Ja. Was hast du für einen Schredder? So ein Beigen. Ein Beigen? Ach, ja. Gott. Ja. Also ich kenne mich da nicht mit Markennamen aus oder so. Nicht? Also ich bin jetzt nicht so, ich bin zwar Geek, aber noch nicht so schlimm, dass ich meine Schredder nur nach Design, Optik und super Leistungsmotor. Wenn das Ding kaputt ist, wird ein neuer gekauft. Ich habe den Vanquisher 5000. Da kannst du alles reintun. Ich roll mal rum. Warte mal. Ich roll mal rum? Ja, ich habe doch so Rollen unterm Sitz. Ja, ich auch. Und ich kann dich jetzt auch nicht hören, weil ich habe die Kopfhörer ausgezogen. Ah, wie geil. Da können wir jetzt ein bisschen Unsinn senden, weil er hört uns nicht. Lalalalalala. Das ist geil, weil ich schneide das ja auch noch. Das heißt, keiner kriegt das mit. Ist noch da? Hä? Nö. Nee? Gut. Da steht Leriva drauf. Leriva? Ja. Kenn ich nicht. Nö, ich auch nicht. Ja, dann. Steht aber drauf. So, super. Och, ist das langweilig. Ah, ja. Das liegt alles an dir. Ja, ich kann ja nichts dafür. Doch. Nee. Doch. Nee, ich kann nichts dafür. Doch, ich habe heute Nachrichten bekommen, die fand ich gut. Und dann habe ich jemanden angerufen und dachte, der fände das auch gut. Aber der irgendwie fand er das nicht so gut. Und dann fand ich das auch nicht mehr so gut. Kommt das? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ich würde nie machen. Würde ich immer machen, aber nicht bei diesem Diss. Nicht? Nee. Okay. Das ist ja lame. Ja. Muss auch mal sein. Achso. Wie findest du? Keine Ahnung. Ich wollte gerade was sagen und da sind mir gerade die Wörter aus dem Kopf gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen besser können geben. Was? Okay, gib's dir. So, komm, wir machen jetzt hier noch Feiermusik. Dum di dum di dum di dum dum di dum di dum. Nee. Dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum. Die Sieglinde. Welche? Sieglinde. Sieglinde Schnabel. Finde ich nicht witzig. Ich schon. Ich glaube, das schneide ich zum Schluss rein. Der Beat ist gut. Der Beat haut alles raus. Aber der Beat ist gut. Ich weiß nicht, was los ist heute. Irgendwie ist so gedrückte Stimmung auch zwischen uns. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, mir ist echt bewusst geworden, dass du mich nicht lieb hast. Jetzt erst? Nee, jetzt so richtig. Ach so, wie das? Ich weiß nicht. Du nimmst mich, glaube ich, nicht ernst. Du legst keinen Wert auf meine Gefühle und so. Also, die ich so allgemein habe. So, ich muss auch mal gefüttert werden, zum Beispiel. Du musst auch mal gefüttert werden? Ja. Auch ich brauche Futter, Gefühlsfutter quasi. Schokolade oder so. Kekse. Okay. Gummibärchen. Erdnüsse. Ja. Das kann mir doch irgendeiner schicken. Hier, sie hören doch genug zu. Ich glaube, wir haben 7 Follower und 3 Abonnenten oder so. Die können mir doch hier schicken. Ja, eigentlich. Ja. Per E-Mail. Hast du nicht so einen Postbox oder sowas? So eine PO-Box? Ja. Ja, aber dann schicken die das nach England, dann muss es von England zu mir. Oder zu dir. Ja, aber ich meinte jetzt hier so eine, wie heißen denn die? Die Post hat doch auch so Dinger. So Schließfächer. Nein, nicht Schließfächer, so wirklich an der Straße. Ich habe letztens schon mal so einen Karton erwartet und der kam aber nicht bei mir an, weil ich war nicht da und dann stand da drin, ja, können Sie abholen an diesen, wie heißen denn diese Drissdinger? Das sind diese Selbstbedienungszentren von der Post, meinst du? Nein, so Dinger, die stehen an der Bushaltestelle und so. So Dinger, die stehen an der Bushaltestelle? Ja, so, das sind auch Mülleimer. Ach, du bist doch bekloppt. Du bist doch total bekloppt. Nee. Da kannst du dir das immer hinschicken lassen. Echt? Genau. Wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe sowas noch nie gesehen. Das hast du dir gerade ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wohl. Warte mal, ich guck das jetzt nach. Ja, guck mal. Ich guck das nach hier. Du hörst dich an wie... Ja. Wie höre ich mich denn an? Wie ein Packstation, verdammte Scheiße. Packstation heißt nicht. Sag Dinger. Ich doch eine Packstation. Du bist also eine Packstation. Hast du Packstation gesagt? Ja, sowas Ähnliches zumindest. Da kann man sich auf jeden Fall. Du hast PO-Box gesagt, habe ich gedacht. Ja, das war aber vorher. Ja, aber die war ja in England. Auf jeden Fall so eine Packstation, da kannst du dich auch einmieten, da kannst du deine Pakete reintun und abends an dich geschickte rausholen und so. Das ist sehr praktisch. Das ist gut, sagst du. Ja, und da, ja, gut. Dann mach das doch. Mach das, schreib das in die Shownotes rein und alles wird gut. Oh, immer diese Shownotes. Ja. Das liest doch sowieso kein Mensch. Doch, letztes Mal hat es einer gelesen. Siehst du? Hast du gesehen, da hat ein Bärchen reingeschrieben. Ja, habe ich gesehen, habe ich geantwortet, habe ich korrigiert. Du hast geantwortet? Ja. hätte ich mich nicht getraut. Was hast du denn geantwortet? Ich weiß Hallo, liebes Bärchen. Bist du gut ausgestopft? Yeah! Womit wir schon wieder am Anfang wären. Oh, verdammte Haxe. So, kostenlos anmelden, DHL-Paket. Das ist ja cool. Das sind ja gar nicht die Shownotes. Ich habe das in den Chat reingepostet. Ich wollte es in die Shownotes reinposten. Ach. Das mit dem DHL, ja, das macht nichts. Ich baller das vom Chat in die Shownotes rein. Du machst die Shownotes, das finde ich gut. Ja, soll ich nicht? Willst du das diesmal machen? Was ist denn hier los? Das sind ja Tausende. Oh, yo. Oh. Ja. Mhm. Ich habe das eben so verstanden, dass du dieses Mal schneidest. Ich habe hier so eine Aufnahme, da ist alles drauf. Oh, das ist aber nicht so hübsch. Also so akustisch. Ja, ich mach eine Schleife drum. Bis du deine Datei hochgeladen hast, da sind schon 5 neue Podhorst-Folgen entstanden. Ja, dann mache ich das doch. Bäh. du bist außerdem Horst 1. Hä? Du bist außerdem Horst 1. Ja, sicher. Du hast immer noch keine Werbung auf der Seite ausgestellt. Ich habe keine Werbung? Welche Seite? Auf unsere? Auf dem Podhorst? Was hätte ich denn für Werbung ausstellen sollen? Ich habe dich gefragt, was für Links und so willst du drin haben? Und du hast gesagt, was? Warte mal. Genau, Pipene war der Begriff, den du verwendet hast. Ja, Pipene sind doch super. Da steht auf jeden Fall Edward Heiss hier. Aber man kann auch direkt in iTunes abonnieren, wenn man auf podhorst.de geht, oder? Kann man. Man kann direkt iTunes dann aufrufen, kann sich wunderbar direkt in iTunes den Podhorst anzeigen lassen, kann das dann direkt in iTunes direkt runterladen und hat den. Man kann es auch direkt in iTunes hören. Kann man auch. Das geht alles. Ja, kann man auch mitnehmen. Auf dem iPod und sowas? Genau, auf dem iPod-Horst. Oh. Oh. Ja. Welch ein Wortspiel. Huhuhu. Sieh an. Da hat der liebe Horst ein wenig gefeilt. Genau. In seiner Rhetorik. Aber sowas von. Ja, finde ich cool. Aber wir sind jetzt in einer anderen Kategorie. Sind wir? Ja, ich glaube. Das bedeutet, wir können nicht mehr gegen die anderen beiden anstinken. Wollen wir? Weil du kannst dich in bis zu 3 Kategorien eintragen lassen. Tja. Aber ich glaube, die erste wird nur gewertet. Echt? Ja. Das kann aber nicht sein. Nein? Nein. Weil Warum die erste, nicht? Die ich ausgewählt habe, die Überkategorie war. Wir aber in der Unterkategorie gewertet wurden. Ja, das ist immer so. Ach. Mann, ey. Du wirst immer irgendwas zu irgendwem und irgendwie zugewiesen. Warum und hier immer. Dreht sich das iTunes-Bingo. Bring, ding, ding, ding, ding. Diese Woche Religions- und Glaubensrichtung. Yeah! Ah, wir sind diese Woche auch richtig drin. Ja, scheiße. Ah, da hast du nicht dran gedacht, gell? Jehova, Sie war's! Ja, genau. Er war's. Ja, genau. Ich finde den Film übrigens sehr banal. Monty Python? Gab's doch nicht irgendwas mit Kokosnüssen? Genau, Ritter der Kokosnuss. Sagen wir unentschieden. Ja. Glorreiche Szene. Okay. So, wir mal jetzt Feierabend kommen. Hier bringt nichts. Ich schmeiß sogar schon meine Stifte durch die Gegend. Ja, lass uns wieder nochmal Krach machen. Hatten wir letzte Woche schon. Genau. Hörst du das schöne Nachklingen? Ja. Das ist das sind die Federn meines Mikrofonarms. Und ich dachte von dem Vogel, den du hast. Ja, auch. Nachklingende Federn von einem Vogel fände ich super. Ah, so ein Vogel würde ich mir direkt zulegen. Ah, die würde ich immer auf der Schulter mit rumdrücken und har, har, har sagen. Das musst du sowieso, du willst ja hierzu da so Pastafari. Pastafarianismus. Ich bin Pastafari. Gibt es da eigentlich eine App für? Keine Ahnung, Konverter. Ich esse heute auf jeden Fall Pizza und nicht Nudeln. Ja, echt? Ja, ich habe Hefe gekauft. Bei uns gibt's Pizza, Nudeln. Bei uns gibt's, bist du konvertiert? Nein, ich esse euch trotzdem. Ja, nee, nur unsere Gottheit. So gesehen? Also, das Spaghetti-Monster, aber fliegt es? Wenn ich... Da kannst du was dran drehen, gell? Je nachdem, wie es schmeckt, ja. Mit Fleischbällchen. Ich krieg Kopfschmerzen von unserem Blödsinn. Echt? Ich verspreche, dass wir nächste Woche was Besseres machen. Das war jetzt sehr mutig. Nee. Nee. Doch, doch, nee. Nee, selbst wenn wir die Lottozahlen der letzten 30 Jahre vorlesen, am Stück, dann ist das besser als das jetzt hier. Ah. Okay. Ja, jetzt komm hier, Feierabend. Ich schneide noch Ingeborg dazu. Nee, Sieglinde und gut ist. Ich finde ja. Ja, jetzt kommt. Wir sollten jetzt erst recht weitermachen und eine 2-Stunden-Sendung raushauen. Ehrlich, ich habe Hunger. Geh doch, ich laber einfach alleine weiter. Wir können auch einfach mal so eine halbe Stunde Stille senden. Gehen wir essen, lassen einfach die Aufnahme laufen. Wir könnten auch schneiden und später wiederkommen und das würde kein Schwein merken. Wir können auch hierbei schon 5-mal geschnitten haben und keiner hätte es gemerkt. Jeder, selbst du hast nicht gemerkt, dass ich zwischendurch mal weg war, weil ich einfach mein Mikrofon gemutet habe dabei. Deswegen habe ich irgendwann mal auf irgendeine Sache nicht geantwortet, weil ich nicht wusste, worum es ging. Okay. Entschuldigung, ich habe Pipi in der Auge. Schon wieder? Ja, yay! Ja. Das muss mindestens einmal pro Folge sein. Dass ja. Der Horst hier Pipi in den Augen hat. Oh. Okay, dann legen wir jetzt auf. Okay. Liebe Hörer, ladet den Podhorst runter. In iTunes könnt ihr ihn abonnieren, gratis natürlich. Das Wort abonnieren ist absolut blöd gewählt für Podcasts. Aber es beschreibt trotzdem ganz gut, was man damit macht. Wir sind gratis. Kommt auf podhorst.de, bewertet die Folgen, sagt, dass wir für Vollidioten sind und Schwachhorste und... Wir sind völlig d'accord mit euch. Podhorst.de und folgt uns bei Twitter unter Podhorst. Und schreibt uns eine E-Mail, in der ihr uns live beschimpfen dürft. Wir lesen das auch vor. Auf jeden Fall. Das ist geil, eigentlich eine Idee. Die besten Flames werden prämiert. Ich weiß noch nicht, was es gibt, aber irgendwas gibt's. Und da kommt bestimmt sowas, ihr seid voll schwule Kaka. Ja, das ist halt so ein Seicht-Flame, ja? So, ja, das ja, ist damit, ja, Alltag. Da müssen Maschinen kommen, keine Ersatzteile, doch. Also, da müsst ihr was richtig raushauen. Da muss man Dampf hin, ja? Wir sagen auch nicht, von wem die E-Mail kam. Nur wenn es ganz böse ist, dann schon. Nee, dann nicht. Ja doch, dann sag ich's der Polizei. Die hat mich beleidigt. Die hat mich bedroht. Ja. Genau. Ja, ist, nee. Könnt ihr machen. Und wer uns sponsern will, bis nächste Woche habe ich, glaube ich, irgendwie so eine Packstation mal geändert. Und dann könnt ihr uns auch Schoki schicken. Schoki. Das wäre notwendig. Ist auch geil. Schoki schicken. Schoki schicken? Schoki schicken. Schick Schoki. Schick. Genau. Schick schicke Schoki. Schicke Schoki schicken. So. Ja, ist gut jetzt. Tschüss. Feierabend. Blind war ich, bis ich dich sah, taub war ich, bis ich deine Stimme hörte, stumm war ich, bis ich zu dir sah. Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen, auf Postkarten. Hoppla, und jetzt? Was kommt jetzt? Der Staat ist nach der Definition einerseits das Staatsgebiet und andererseits das Staatsvolk. Und daraus rekrutiert sich, wenn man so will, oder wird rekrutiert, die Staatsregierung. Ich zeige Ihnen Blumen. Ein Teil des Volkes lädt... Nämlich die Volksherrscher ich zeige Ihnen Blumen. Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Und hier halt nochmal die Blumen dazu. Ich zeige Ihnen Blumen. Und warum ich Ihnen das zeigen wollte hier, ist unter anderem... anderem das. Das ist... oh, was wackelt denn da so grausam? Was wackelt denn da so? Aha. Also, sehr verständlich für die Exportwirtschaft in Deutschland und in anderen Industrieländern, aber der Tod im Topf für die Entwicklungsländer selbst. Das heißt auf Deutsch, wenn, oder das heißt im Klartext, in diesem Fall in Deutsch, ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen. Ich nehme es aber zum Anlass, um auf eine Institution hinzuweisen, die jetzt 10 Jahre besteht. Vielleicht habe ich es letztens schon berichtet, ich habe heute kein Material darüber. Die heißt TI, Transparency International, und die vor 10 Jahren gegründet wurde und sich zur Aufgabe gemacht hat, weltweit, international, global, planetarisch, international, weltweit. Ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen. Und zurück nochmal zu dieser japanischen Universität, also Privatuniversität, am äußersten Zipfel von Köpenick, also Berlin, Südost, wenn man will. Südost-Berlin, eine ungewöhnliche Bezeichnung. Da ist so ein kleiner Zipfel, der ragt, wenn man die gesamte Landkarte so sieht, nach unten. Das ist... da ist so ein kleiner Zipfel. Und jetzt kommt ein Sprung. Nämlich, ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen. Ich fand sie einfach farblich schön. Zuletzt gab es Blumen zu sehen. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal Blumen, die ich mitgebracht habe hier. Ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen. Zusammenhang noch, nein, erst die Blumen, dann was anderes. Ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen. Ich fand sie einfach farblich schön. Schluss.